Die Dressur im schwarzen Zwinger von Dr. Med. Mathilde Ludendorff. Der Jesuitenorden ist ein Geheimorden geblieben, trotz aller bisherigen Kampfschriften gegen ihn, und zwar nicht deshalb, weil von seinen Gesetzen, wie er sagt, nur die Formulare bekannt, die substanzial aber geheim sind. Die Jesuiten wissen selbst nicht das Geheimnis ihrer Wandlung durch die 13-jährige Dressur. Sie kennen nur die größere Wucht ihres Ordens vor allen anderen Geheimorden und werden dadurch ebenso überzeugt, wie die Umwelt es so oft ist, dass die Jesuitendressur ein staunenswerter Erfolg sei. Die Bekämpfer des Ordens schrieben diese erhöhte Schlagkraft vor allem der großartigen Disziplin zu, wie das Dogma der Gottheit des Ordensgenerals sie erreicht. Sicherlich ist der Gehorsam, der hierdurch erzielt wird, ein zuverlässigerer, als ihn die Verängstigung der übrigen Geheimorden durch die vorgelesenen Morddroheide je erzielt. Ein zweiter Grund erhöhter Wucht dieses Ordens liegt in dem Hochziel, das er der Umwelt nennt. Nur einmal hatte die Freimaurerei durch ihr vorgegebenes Ziel der Freiheit und Duldsamkeit eine ähnliche Überzeugungskraft für edle Menschen, nämlich in der Zeit der schwersten Bedrückung der Völker durch jesuitisch verhetzte Fürsten und Priester. Der Jesuitenorden sagt, das Mitglied möge sein ganzes Leben, seine ganze Seele dem Dienste Gottes weihen. So lautet aber auch das göttliche Wissen in unserer Seele, das von den Menschen zunächst in seltenen Stunden geahnt wird, aber leicht durch die Lehre anderer klar und bewusst gemacht werden kann. Wie sollten da nicht edle, begeisterte junge Katholiken für diesen Orden schnell zu gewinnen sein? Da er sich überdies an halbe Kinder wendet, so können diese in ihrer Unreife noch urteilslosen gefangen und am Erkennen gehindert werden. So helfen diese eingefangenen edlen Mitglieder, die Umwelt noch besser über das wahre Wesen des Ordens zu täuschen. Diese Vorteile sind groß, doch sind sie nicht der einzige Grund, weshalb er, wie alle Geheimorden, die ihre Mitglieder für jedes Verbrechen reif machen wollen, das für den Nutzen des Ordens erfordert wird, ein edles Ziel vorgibt. In meinem Werke Selbstschöpfung sprach ich von den Seelengesetzen, die zwar viele Menschen bis nahe an den seelischen Selbstmord taumeln lassen, ohne dass sie sich zu einem Widerstand aufraffen würden, sie aber vor dem letzten Schritt Jahrzehnte hindurch mit einem erstaunlich zähen letzten Selbsterhaltungswillen der Seele innehalten lassen. Da ein seelischer Selbstmord also sehr schwierig zu erreichen wäre, so fühlen alle diese Geheimorden instinktiv ein göttliches Wollen in der Menschenseele als Ziel vorgeben zu müssen. Nun taumeln ihre Ordensmitglieder, vor allem die Eingeweihten, widerstandslos in den Abgrund verbrecherischen Tuns, weil man ihnen einen vermeintlichen Zusammenhang mit dem Göttlichen durch dies vorgegebene heilige Ziel bis zuletzt belassen hat. Je mehr dieses dem heiligen Sinn unseres Seins zu entsprechen scheint, umso kritikloser und widerstandsloser werden sich die Mitglieder zu den schlimmsten Verbrechen missbrauchen lassen. Die Geheimorden müssen aber überdies noch das edle Ziel selbst fälschen. Je einfacher der Weg der Überlistung hierbei ist, umso leichter ist es auch, die edlen Mitglieder des Ordens zeitlebens in dem Wahne zu erhalten, dass sie moralisch handeln und in einem heiligen Orden seien. So stellt denn der Jesuitenorden dicht neben das wahrhaft göttliche Ziel alle Fähigkeiten unseres Bewusstseins, das Wollen, Denken, Fühlen und Wahrnehmen, dem göttlichen Willen restlos unterzuordnen, die ungeheuerlichste Gotteslästerung, die Menschen überhaupt ersinnen können, und zwar in seinem unmoralischen Dogma, das erschütternd in seiner Wirkung ist. Wir kennen es schon und wiederholen das Ungeheuerliche. Der Jesuitengeneral ist Christus quasi Präsens, das heißt, der gleichsam gegenwärtige Christus. Alle seine Befehle sind Gottes Befehle, so zollt ihm immerwährende göttliche Verehrung und blinden Gehorsam. Ja, nicht nur der General, auch alle Oberen geben euch in jedem ihrer Befehle nur Befehle Christi. Zitat: Wenn ihr sie anschaut, so seht ihr Jesum. Ihre Befehle, wie immer sie auch sind, müsst ihr mit dem gleichen brennenden Feuereifer widerstandslos befolgen, so wie ihr Jesu folgen möchtet. Zitat Ende. Das Hochziel, das im Einklang ist mit dem göttlichen Sinn unseres Seins, steht also dicht neben der ungeheuerlichen Gotteslästerung, und diese verwurzelt sich mit ihm in der Seele des jungen Jesuiten, der noch viel zu urteilslos ist, um sie klar zu erkennen. Sie wird wie eine Selbstverständlichkeit in seine Seele eingeschmuggelt, und nun ist sein Schicksal entschieden. Daraus ergibt sich aber, dass der Orden, der für die Außenstehenden um des Hochzieles willen verehrt wird, für den, der eingetreten ist, eine umso größere und schmerzreichere Folter werden muss, je edler er ist und je stärker seine Persönlichkeit werden wollte. Er weiß nicht, woran dies Gequältsein liegt, und sieht nach Rat seines Vorgesetzten darin die Stimme des Bösen, die ihn in seinen heiligen Entschlüssen wanken machen will. Und doch liegt die große Qual in dem dumpfen Ahnen, dass er das köstliche Gut für immer verlor, in allen Taten aus freiem Entscheid Gott nahe zu sein. Wenn sein Vorgesetzter oder sein General ein Teufel in Person sein sollte, so muss er abwehrlos und willenlos von nun an die Maschine dieses Teufels sein. Ein kleiner, wie ein letzter Rest der sittlichen Freiheit erscheinender Zusatz in Loyolas Forderung, dass er blind gehorchen müsse, wenn der Befehl keine offenbare Sünde sei, tröstet ihn vielleicht zuerst, solange er ihn missversteht. Es gibt für den Orden nur eine Sünde, und das ist der Verstoß gegen die Ordensregel. So ist dieser Zusatz nur eine Sicherung dafür, dass der Obere in seinem Christusbefehlen dem Orden gehorsam bleibt. Würden die jungen, unerfahrenen Ordensmitglieder nun Gelegenheit haben, in den Befehlen ihrer Oberen wieder Göttliches herauszufinden, so würde das Verbrechen als Gotteslästerung sehr scharf für sie erkennbar sein. Aber die jesuitischen Wertungen von Gut und Böse werden derart in die Novizen eingehämmert, dass allmählich auch in ihnen nur noch eines als Sünde gewertet wird, ein Widerspruch gegen die Ordensregel, und den entdecken sie nicht bei ihren Vorgesetzten. Auch wird von den Oberen mit sehr viel Klugheit abgewogen, welche Art Aufträge und Befehle dem einzelnen Jesuiten geboten werden dürfen. Je edler der Ordensbruder ist, umso mehr verwertet man ihn für alle die Dinge, die dem Orden vor aller Welt das Ansehen der Heiligkeit geben sollen. Umso unmöglicher ist es, dass er je ein eingeweihter Profess wird. Wie gut diese Verschleierung im Orden durchhält, dafür kann uns Hirnsbruch ein Beispiel sein, der 14 Jahre Jesuit war und ausdrücklich betont hat, dass er in all diesen Jahren nie das Geringste erfahren hat über die tatsächlichen Mittel, Wege und Ziele des Ordens. Ein eingeweihter und ein befehlender Jesuit freilich darf nur der werden, bei dem die Dressur voll gelungen ist. Was aber heißt dies, dass die Dressur voll gelangt?